WDR 5. Neugier genügt. In den frühen 80er Jahren geistert ein verlorenes blaues Einhorn durch Lateinamerika. Vom Ursprungsland Kuba bis hinunter nach Feuerland beschäftigt dieses von Liedermacher Silvio Rodriguez besungene Unicornio Azul die Fantasie der Menschen. Mein blaues Einhorn, gestern habe ich es verloren. Ich ließ es grasen und es verschwand. Cualquier información, bien la voy a pagar. Jede Information werde ich gut bezahlen. Die Blumen, die es zurückließ, wollten nicht mit mir sprechen. Mein blaues Einhorn, ich habe es gestern verloren. Das blaue, den Guerillakämpfern El Salvadors gewidmete Einhorn wird Kult. Junge Leute tragen es auf dem T-Shirt und schwören, das Fabelwesen gesehen zu haben. Es ist das fantasiegewordene Bild der in den 60ern entstandenen Nueva Canción-Bewegung, die die Gitarre als Waffe und das politische Lied als Kugel im Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit und Armut einsetzt. Aber die Hoffnung wurde enttäuscht. Das Tier, das mit indigoblauem Horn nach Liedern fischt, ist weg. Das klingt traurig, vor allem aus dem Mund der Frau, die maßgeblich an der Entstehung und Verbreitung des neuen politischen Liedes beteiligt war. Mercedes Sosa. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Este lugar para mí tiene grandes recuerdos. Dieser Ort weckt viele Erinnerungen in mir. In meiner Kindheit habe ich unter diesen Bäumen mit den Zikaden gespielt. Es hat sich vieles verändert in Tucumán. Mercedes Sosa kommt am 9. Juli 1935, dem Tag der argentinischen Unabhängigkeit in San Miguel de Tucumán, im Norden des Landes, zur Welt. Bereits ihre Kindheit enthält alles, was später das neue lateinamerikanische Lied charakterisieren wird. Harter Realismus, der sich mit poetischen und auch magischen Elementen mischt. Im wahren Leben heißt das, bittere Armut trifft auf fabelhafte Inspirationsquellen, die die kleine Mercedes vor allem im nahegelegenen Parque Nueve de Julio findet. Dieser Park ist unerschütterlich mit seinen uralten Bäumen und Insekten. Es war ein großes Erlebnis, als Kind hier zu spielen. Ich hatte kein Spielzeug, aber dieser Park hat mir eine glückliche Kindheit beschert. Mein Glück ist mit meinen Eltern und mit diesem Garten verbunden, der ein großes Geschenk für mein Leben war. Meine Mutter war 7 Jahre alt, als sie Zeuge eines Bildes wurde, das sie ein Leben lang prägen sollte. Sie wollte ihren Vater nur bei der Arbeit überraschen. Was sie nicht erwartet hatte, war die grausame Wirklichkeit in einer enormen Fabrik in Tucumán. Ich erinnere mich, dass es zu jener Zeit sehr heiß war. Mein Vater arbeitete da, wo der Kamin der Fabrik befeuert wird. Kaum jemand aus Tucumán würde diese Arbeit akzeptieren. Sein starker Körper wurde aufgezehrt von der Höllenarbeit bei 50 Grad unter der Erde, wo er Rauch und Asche einatmete, um die Maschinen der Fabrik am Laufen zu halten. Ernesto Tucho Sosa, so Enkel Fabian Matus in der Dokumentation La Voz de Latinoamerica, arbeitet für einen Hungerlohn in der Zuckerrohrindustrie. Seine Familie mit den indigenen und französischen Wurzeln ist bitterarm. Die Kinder leiden oft Hunger. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass die Samstage etwas Besonderes für uns waren. Das war der Tag, an dem mein Vater bezahlt wurde. Und dann aßen wir Nudeln mit Butter. Das war das Einzige, was meine Mutter von dem Geld, das mein Papa an den Samstagen nach Hause brachte, auf den Tisch bringen konnte. Trotzdem ist Mercedes ein fröhliches Mädchen, das mit wunderbar dunkler Stimme viel und gern singt. Mit 15 gewinnt sie einen Wettbewerb im Lokalradio, wo sie von da an regelmäßig zu hören ist. Unter dem Pseudonym Gladys Osorio. Sie hat das Potenzial zur Opernsängerin, Aber der Papa ist dagegen. Warum hat er Nein gesagt? Weil er dachte, ich wäre dann nur noch von Reichen umgeben. Ich würde mich von der Familie abwenden. Und das wollte er nicht. Deshalb singe ich heute die Lieder meines Volkes. Und ich bin damit auch glücklicher. Entscheidend für ihre Karriere als Folksängerin ist die Begegnung mit dem Komponisten und Sänger Manuel Oscar Matus. Sie verliebt sich Hals über Kopf, trennt sich zum Entsetzen der Eltern von ihrem reichen Verlobten und heiratet stattdessen 1957 diesen brotlosen Künstler. Ich habe das nie bereut, aus einem einzigen Grund. Dieser arme Mann war der Autor der wundervollsten Lieder, die ich je gesungen hatte. Hätte ich ihn nicht geheiratet, wäre das ein Riesenfehler gewesen. Sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre, del fondo de la guitarra. Matus schreibt Liebeslieder, aber auch Songs über einfache Arbeiter, die auf den Feldern, in den Minen und Fabriken der wenigen Reichen brutal ausgebeutet werden. Überall in Lateinamerika. Es ist ein musikalischer Aufschrei, dem Mercedes ihre Stimme leiht. Eine Stimme, die sanft und poetisch ist. Fröhlich, aber auch kraftvoll, wütend und kämpferisch. Es war wichtig für uns, eine Poesie zu schaffen, die über die Probleme der Menschen spricht, über ihre Armut und die Undankbarkeit, die vor allem die Arbeiter trifft. Es ist der Beginn der Nueva Canción. Das ist mehr als nur eine Liedform. Es ist eine Bewegung von Künstlern, die eine authentische lateinamerikanische Musik erschaffen wollen. Die Idee? Aktuelle sozialkritische und poetische Inhalte in alte Liedformen gießen. Im Manifest, das Mercedes und ihre Freunde 1962 in Mendoza vorstellen, hört sich das so an. Das neue Lied soll die Menschen begleiten, ihren Träumen, ihren Freuden, ihren Kämpfen und Hoffnungen Ausdruck geben. Das Manifest wird für die Sänger und Dichter Lateinamerikas zur Bibel, Mercedes und ihr Mann zu Vorbildern. Privat aber kriselt es bei den beiden. 1965 trennen sie sich. Ein Schock für Mercedes, die mit dem gemeinsamen Sohn zurückbleibt. Und wieder holt uns die Armut ein, Fabian und mich. Gleichzeitig gelingt der 1965 aber auch der große Durchbruch beim Folkfestival von Cosquín, wo sie der Sänger Jorge Cafrune spontan auf die Bühne holt. Ich besitze die Dreistigkeit, euch heute, und damit fange ich mir sicher ein paar Ohrfeigen der Kommission ein, aber ich bin immer schon gegen den Strom geschwommen. Kurz, auch auf die Gefahr hin, einen Streit anzuzetteln, stelle ich euch jetzt den Gesang einer unerhörten Frau vor, einer Tucumana, Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Mercedes, die Frau mit den indianischen Gesichtszügen, dem langen, tiefschwarzen Haar und den sanften Augen, steigt schüchtern auf die Bühne. Sie ist damals noch schlank und trägt ein enges, knallrotes Kleid. In der Hand hält sie eine große indianische Trommel, mit der sie ihren Canción del Derrumbe Indio, ein Lied über die spanische Eroberung, begleitet. Llora mi raza vencida por otra civilización. Weine, meine von einer anderen Zivilisation besiegte Rasse. Was für ein Schmerz. Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass meine Stimme etwas bedeutet, dass ich damit viele Leute erreiche, ihnen etwas sagen kann, auch Wahrheiten. Wobei Wahrheit immer auch mit ihrer Zeit zusammenhängt. Es gibt nicht nur eine Wahrheit. Mercedes verwandelt sich nach Cosquín en la Negra, die Schwarze. Sie ist ein Vulkan auf der Bühne, ein Derwisch mit Vorliebe für schwarz-rote Gewänder oder Umhänge. Mit ihrem mitreißenden Gesang erobert sie binnen kurzer Zeit die Herzen eines ganzen Kontinents. Auch weil sie bei der Wahl ihrer Songs enormes Gespür dafür beweist, was zum Augenblick und zu ihr selbst passt. Sie ist keine Liedermacherin, sondern eine begnadete Interpretin, die die Nueva Canciones in die ganze Welt hinausträgt. Wir waren vor allem von chilenischen Künstlern beeinflusst, von Violeta Parra und Víctor Jara. Ihre Lieder waren sehr revolutionär. Die chilenischen Sänger hatten stärkere Protestlieder. Mein Gesang ist ein Gesang der Freiheit, den ich weitergeben will. Szenenwechsel, Juli 1969, Santiago de Chile. Im Sportstadion der Hauptstadt findet das erste Festival der Nueva Canción statt. Mit dabei der Filmemacher und Sänger Víctor Jara, einer der führenden Köpfe der Bewegung, die unter dem Motto »Keine Revolution ohne Lieder« auch Salvador Allende's linkes Parteienbündnis, die Unidad Popular, unterstützt. Die schafft es dann im September 1970 endlich an die Macht. Die Oppositionelle Volksfront hat einen überwältigenden Sieg errungen. Dieser politische Prozess in der Zeit der Unidad Popular war sehr intensiv und sehr interessant. Es machte uns Freude. Der Schriftsteller Antonio Skarmeta erinnert sich an den kurzen chilenischen Frühling, der von neuen Liedermachern wie Víctor Jara musikalisch begleitet wurde. Was in Chile los war, so mehr Macht an die armen Leute zu geben, an die Menschen, die am Rand lebten. So. Es war gut für das Land, dass dieses Land mehr Justiz geben könnte. So, es war eine schöne Idee, eine Art von friedlichen Sozialismus zu schaffen. Und das hat Salvador Allende versucht. Die Konservativen, diese kleine, immensreiche Oberschicht, die von der Ausbeutung der Arbeiter und des Landes lebt, will das natürlich nicht. Sie unterstützt das Militär, das am 11. September 1973 mit der CIA als Strippenzieher im Hintergrund einen Staatsstreich anzettelt. An dem Tag gegen 7.30 Uhr, ich habe Radio gehört, die Militär haben die Radio schon genommen. Es gab noch ein paar Radio, demokratische Sender, die noch am Leben waren. Und Salvador Allende war an einer von diesen Radio. Mir bleibt nichts anderes, als den Arbeitern zu sagen, ich werde nicht aufgeben. In diesem historischen Augenblick werde ich die Treue zum Volk mit meinem Leben bezahlen. Nach dieser Rede, dieser Radio wurde bombardiert. So, die waren die letzten Worte von Salvador Allende, die ich gehört habe. Diese Leute sind gefährlich, sie können uns alle töten. Es war der Anfang in Chile vom Staatsterrorismus. Der große Sänger und Komponist Víctor Jara wurde gefangen genommen und eine brutale Art und Weise ermordet. Sie haben ihn mit 45 Schüsse ermordet. No puede borrarse el canto con sangre del buen canto. Der Gesang lässt sich nicht mit dem Blut eines großen Sängers auslöschen. Da müsste man schon den Wind töten, der sagt, kämpfe und liebe. Man müsste schon den Regen stoppen, die Sonne ausschalten, den Gesang töten, damit man deine Stimme vergisst. Die Nueva Canción-Bewegung weint um Víctor Jara, um Chile, um ganz Lateinamerika. Denn das Militär wütet auch anderswo. Seine Diktaturen fressen sich gut zwei Jahrzehnte lang wie ein Virus quer durch den Kontinent. Bolivien, Uruguay, Peru, Brasilien, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Argentinien. Ich musste gehen. Die Militärs kamen mir zu nah. Ich weiß nicht warum. Ich habe nie jemandem etwas zuleide getan. Nie. Nunca. 1976 putscht das Militär in Argentinien. Mercedes Sosa steht ganz oben auf der schwarzen Liste der Generäle. Ihre Songs werden aus dem Radio verbannt. Über sie selbst wird ein Auftrittsverbot verhängt. Aber erst nachdem sie 1978 während eines Konzerts mit 350 Personen aus dem Publikum kurzfristig verhaftet wird, geht sie ins Exil. Nach Paris und weiter nach Madrid. Das Exil ist sehr hart. Ich konnte niemanden mitnehmen. Nicht meinen Sohn, nicht meine Mutter, nicht meinen Bruder. Wie hätten sie mich begleiten können? Ich war ja ständig auf Tour, in der ganzen Welt unterwegs. So oft töteten sie mich. So oft starb ich. Dennoch bin ich hier und stehe wieder auf und ich singe weiter. Ich singe in die Sonne wie die Zikade. Nach einem Jahr unter der Erde. Genauso wie der Überlebende, der aus dem Krieg heimkehrt. Cantando al sol como la cigarra, te después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Also sie kam auf die Bühne und hat mit einem kleinen Finger geschnipst. Und die Leute haben, also das war wie im Fußballstadion, sie haben gerast vor Begeisterung. 1983 kehrt Mercedes Sosa für immer nach Argentinien zurück. Der deutsche Filmemacher Stefan Paul begleitet sie kurz darauf auf einer Konzertreise quer durch die noch junge, fragile Demokratie. Ihre Konzerte gleichen Massenaufläufen, bis zu 60.000 reisen von überall her an. Aber Mercedes geht auch in die Städte und Dörfer, in der Pampa, in den Bergen, im fernen Feuerland. Und überall wird sie mit überwältigender Herzlichkeit empfangen. Auch davon erzählt Stefan Paul in seinem Film Será Posible el Sur. Wie so eine fast Heilige haben die Leute versucht, sie anzufassen. Wir konnten keine Pinkelpause unterwegs machen in den Bergen. Da kam sofort die ganze Dorfbevölkerung zu und musste sie also an der Tankstelle Kinderlieder singen. Ich weiß nicht, was mein Geheimnis ist. Ist es die Stimme, das Gesicht oder der Glaube an das, was ich singe? Ich spüre die Energie der Menschen. Ich bin Wasser, Strand und Himmel. Ich bin Brot, bin Frieden und Meer, heißt es im Song Soy Pan, Soy Paz, Soy Mas. Das passt, denn mit ihrer Stimme und ihren Liedern ernährt Mercedes ihr Land, ihre Leute, ihre Kinder. Mit 50 wird die füllige Argentinierin die Pachamama, die in der Indianerkultur verehrte göttliche Mutter Erde, die Quelle allen Lebens. Im Mythos der Quechua-Indianer sagt die Pachamama: Ich bin die heilige Erde. Diese Erde lebt und auf ihr leben wir alle zusammen. Wie eure Mutter nähre ich euch und ziehe euch auf. Doch auch wenn unsere Mutter auf irgendeine Art und Weise stirbt, so stirbt die Erde niemals. La gran Mercedes Sosa, por favor, un aplauso gigante como su corazón y como su voz. Buenos Aires 2008. Auf einem riesigen Benefizfestival zugunsten der ärmsten Kinder Lateinamerikas singt Mercedes Sosa im Duett mit der kolumbianischen Rockdiva Shakira. La Masa vom kubanischen Altmeister Silvio Rodriguez. La Pachamama ist alt geworden. Der Kopf sitzt klein und eingesunken zwischen den Schultern eines viel zu schweren Körpers. Sie sieht krank aus, meint auch Regisseur Stefan Paul, der sie im gleichen Jahr nach über 20 Jahren auf ihrer letzten Konzertreise durch Europa trifft. Durch Spanien, Italien, Deutschland. Man hat es jetzt bei den letzten großen Konzerten gemerkt, dass sie bei Todo Cambia zum Beispiel nur noch im Sitzen die Arme hoch zum Mitklatschen und so angedeutet hat. Also das war einfach vor 20 Jahren, als wir gedreht haben, da war sie einfach ein Derwisch auf der Bühne. Meine Art zu denken hat sich nicht geändert. Mein Repertoire schon, aber nicht meine Meinung. Nicht im Traum würde ich die ändern. Die Lateinamerikaner sind ein Volk des Leidens. Sie sind sehr arm. Sie haben uns so vieler Dinge beraubt. Das haben wir wirklich nicht verdient. Weder Uruguay, noch Chile, noch Brasilien oder Paraguay. Aber alle diese Länder sind dabei, wieder auf die Beine zu kommen. Die Welt ist eine andere geworden. In Lateinamerika sind Demokratien entstanden, aber auch eine neue Form der Ausbeutung durch global agierende Konzerne. Die alten, neuen Protestlieder scheinen heute wie kleine, aus der Zeit gefallene Perlen. Es gibt kaum noch Songwriter, die neue Inhalte in die traditionellen Liedformen gießen. Den Draht zur jungen Generation hat Mercedes aber nie verloren. Ebenfalls 2008 nimmt sie mit Duettpartnern aus Rock und Pop das Doppelalbum Cantora auf, das im Jahr darauf, kurz nach ihrem Tod am 4. Oktober, noch 2 Grammys erhält. Der bekannte argentinische Liedermacher und Komponist Fito Páez, der ebenfalls auf Cantora zu hören ist, schreibt in seinem Nachruf: Die Señora Mercedes Sosa hat uns verlassen. La Pachamama, wie man sie nannte. Das ist eine große Wahrheit, denn sie beschützte und nährte ihr Volk, Mutter Erde und Gottheit. Mercedes, Psalmen auf deinen Lippen, liebevolle Mutter und geliebte Frau aus dem verletzten Amerika. So dichtet zum Abschied ihre Freundin, die argentinische Folkloresängerin Teresa Parodi. Dein Gesang beflügelt uns und bewirkt, dass unser reiches, aber auch trostloses Vaterland noch nicht stirbt. Nicht stirbt, weil du immer in unseren Seelen singen wirst. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera. Primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, por favor. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.